Kundgabe 5527. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.11.1952. Überzeugtes Bekennen im Glaubenskampf. Wollet ihr echte Bekenner meines Namens sein, so müsset ihr auch tief in meine Liebelehre eingedrungen sein. Ihr müsset wissen, dass die Liebe das Erste und Wichtigste ist, dass die Liebe geübt werden will, um euch dann auch die Kraft einzutragen, für mich und meine Lehre einzustehen. Denn erst die Liebe erkennet mich. Durch die Liebe erst gewinnt der Mensch die Überzeugung, dass ich Gott und Erlöser bin. Erst durch die Liebe wird der Glaube lebendig. Und dieser lebendige Glaube steht dann ohne Furcht für mich ein. Das Bekennen meines Namens wird die Krönung des Glaubenskampfes vor dem Ende dieser Erde sein. Und dieses Bekennen ist auch euer Sieg. Wer aber kann mich überzeugt vor der Welt bekennen? Es wird nicht nur euer Bekenntnis mit dem Munde gefordert, sondern dieses Bekenntnis trägt euch irdisch große Not und Drangsal ein. Ihr werdet viel hingeben müssen, wollet ihr mir treu bleiben. Denn man wird euch Bedingungen stellen, man wird Opfer von euch verlangen, die nur der zu leisten bereit ist, der mich in sein Herz aufgenommen hat, der so innig mit mir verbunden ist durch die Liebe, dass er meine Gegenwart spürt und diese Gegenwart ihm auch die Kraft und Sicherheit gibt, mich zu vertreten vor der Welt, auch unter Verlust alles dessen, was er irdisch besitzet. Es ist dies eine große Glaubensprobe, die nur wenige bestehen werden. Denn die Not in der Endzeit ist groß, und nur wer fest ist im Glauben und dienet in Liebe, der achtet sie nicht, sondern vertrauet fest auf die Hilfe des Herrn. Dann aber werde ich auch offensichtlich unter den Menschen weilen, die mir Treue beweisen wollen und doch schwach sind, angesichts des unmenschlichen Vorgehens gegen die rechten Bekenner meines Namens. Und dann wird auch der Schwache von meiner Kraft durchflutet sein. Denn ich erkenne seinen Willen, und ihm helfe ich daher in jeder geistigen und irdischen Not. Ich werde unter den Meinen sein stets und ständig, so sie meines Namens in Gläubigkeit Erwähnung tun. Aber auch ihren irdischen Augen sichtbar werde ich sein, wo dies der Glaube und die Not gebieten. Denn ich will den Meinen helfen und lasse sie nicht schutzlos den Feinden in die Hände fallen. Der Bekennermut wird sinken bei vielen, die heute noch glauben, gute Christen und Vertreter meiner Lehre zu sein. Denn die Maßnahmen der irdischen Gewalt bedrohen sie, und sie sind nicht fest genug, um Widerstand zu leisten, weil ihnen nicht die Liebe Kraft bietet, weil sie nur mit Verstand den Gang der Ereignisse beobachten, nicht aber innerlich mit mir verbunden sind. Und in dieser Not, die immer größer wird, komme ich zur Erde hernieder, mit großer Pracht und Herrlichkeit, um den Meinen nun zu helfen, um sie ihren Bedrückern zu entführen und ihnen ihre Treue zu lohnen, indem ich sie führe an einen Ort des Friedens und der Seligkeit. So der Glaubenskampf so heftig entbrennen wird, dass die Menschen zur Stellungnahme gezwungen werden, ist mein Kommen jeden Tag zu erwarten. Denn ich habe euch die Verheißung gegeben, dass ich die Tage verkürzen will, um der Auserwählten willen, um ihre Leiden abzukürzen und ihnen den Lohn zu geben für die Treue, die sie mir und meinem Wort bewiesen haben. Ich komme, um euch zu erlösen von allem Übel. Amen.